The whole world is watching, skandieren wütende Demonstranten in den Straßen von Chicago am 29. August 1968. Die ganze Welt schaut zu. In der Großstadt am Lake Michigan tagt der nationale Konvent der Demokratischen Partei. Die Delegierten küren den Präsidentschaftskandidaten. Einen Mann, der den Amtsmythen Lyndon B. Johnson ablösen soll, auf dem Höhepunkt des Vietnamkrieges. Ein schwieriges Unterfangen, denn die Demokraten sind über den ebenso grauenhaften wie erfolglosen Krieg bitter zerstritten. Kriegsgegner aus allen Regionen der USA, von militanten Maoisten bis zu bibelfesten Christen, tragen ihren Unmut und ihre Verzweiflung nach Chicago. Viele hoffen, dem linksliberalen Eugene McCarthy zur Kandidatur zu verhelfen, weil der den sofortigen Abzug aller US-Truppen aus Vietnam verspricht. Zehntausende reihen sich in Protestmärsche ein. Peace Now. Vietnam-Proteste in den USA. Ein Feature von Udo Zindel. Die Kriegsgegner stoßen auf eine hochgerüstete Polizei, die seit Monaten die Zerschlagung von Demonstrationen und den Kampf gegen militante Protestierer übt. Von Bürgermeister Richard Daley sanktioniert, schlagen Beamte wahllos Demonstranten und Unbeteiligte zusammen oder besprühen sie mit dem Reizgas Mace. Die Polizeiaktionen laufen so aus dem Ruder, dass ein US-Senator öffentlich von Gestapo-Taktiken in den Straßen spricht. Viele Amerikaner erkennen ihr Land nicht mehr. God's own country is making a fool of itself. Gottes ureigenes Land macht sich vor den Augen der Welt zum Idioten. Ein Villenviertel in Berkeley, Kalifornien, 4 Jahrzehnte später. Country Joe McDonald, ein mittlerweile ergrauter Rockstar, sitzt bei seinen Kanarienvögeln im Garten und stimmt die Gitarre. Er ist 65 Jahre alt und doch politisch kaum weniger bissig als in den 60er Jahren. Heute singt er unter anderem gegen das Fiasko im Irak. 1965 schrieb er eines der bekanntesten Protestlieder gegen den Vietnamkrieg. I was never a zealot, as many of my peers were, perhaps. Ich war nie ein Antikriegsfanatiker, wie viele andere meiner Generation. Abby Hoffman, Jerry Rubin oder die Black Panthers. Mir war klar, dass die staatlichen Autoritäten solchen Leuten gewaltig in den Hintern treten würden. Und ich machte mir nichts vor, über die Macht des politischen Establishments Andersdenkende mit Gewalt zu unterdrücken, politische Gegner auszuradieren, wenn sie die Absicht dazu hatten. Denn ich war mit Helden wie Joe Hill groß geworden, dem Gewerkschaftsaktivisten, der von einem Erschießungskommando hingerichtet wurde, und mit vielen schwarzen Bürgerrechtsaktivisten, die während der Rassentrennung ermordet wurden. Ich wollte nicht ermordet werden. Und wollte Spaß im Leben haben. Aber Spaß bedeutete für mich immer auch einen Schuss politische Satire oder Ernsthaftigkeit. Satirischer Ernst, der einschlug. Sein »I feel like I'm fixing to die« Rag, den er später auch in Woodstock sang, hat Country Joe zu einer Ikone der amerikanischen Antikriegsbewegung gemacht. Come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam. Way down yonder in Vietnam. Put down your books, pick up a gun. So komme doch, all ihr großen, starken Männer, singt er in seinem bitterbösen Spottlied. Uncle Sam braucht wieder eure Hilfe. Er hat seinen Karren arg tief in den Dreck gefahren, da drüben in Vietnam. 5, 6, 7, open up the pearly gates. Die USA hatten bereits in den 50er Jahren den ersten von Frankreich geführten Indochina-Krieg gegen die Unabhängigkeitsbewegung der vietnamesischen Kommunisten unterstützt, mit Geld und Waffen. Washington hing der Domino-Theorie an, nach der das Umfallen eines einzigen Landes auch dessen Nachbarstaaten und schließlich eine ganze Weltregion dem Kommunismus öffnen würde. Nachdem die Vietnamesen die französische Kolonialarmee vernichtend geschlagen hatten, nahmen die USA ein Jahrzehnt lang verdeckten Einfluss. Mit Militärberatern, Geheimdienstoperationen und Waffenlieferungen an das korrupte, pro-westliche Regime in Südvietnam. Anfang 1965 begannen die USA offen Krieg zu führen, mit schweren Luftangriffen auf Nordvietnam. Am 8. März landeten die ersten 3000 Marines in Da Nang. In den Wochen danach bereits beginnen sich amerikanische Kriegsgegner zu organisieren. und im Laufe weniger Jahre wächst daraus die mächtigste Antikriegsbewegung der US-Geschichte. Der politische Druck, den sie auf Washington ausübt, ist ungleich größer als der der Proteste gegen den Irakkrieg heute. Zunächst sind es bestenfalls ein paar Tausend besonders Couragierte, die sich offen zu protestieren trauen. Wie hier im Oktober 1965 im kalifornischen Oakland. Ein Protestmarsch gegen die allgemeine Wehrpflicht, bei dem unter anderem die pazifistische Folksängerin Joan Baez verhaftet wird. Hells Angels greifen die friedlich protestierenden Demonstranten an im falsch verstandenen Patriotismus. Und die Cops, die Polizisten, zögern zunächst gegen die Übergriffe vorzugehen. On this Monday morning in Vietnam, at my direction, die Bombardierung Nordvietnams wurde wieder aufgenommen, nach gründlicher Beratung mit der Regierung Südvietnams, verkündet Präsident Lyndon B. Johnson am Montag, dem 31. Januar 1966. Und er behauptet, was seither alle kriegsführenden US-Präsidenten behauptet haben. Unsere Luftschläge blieben von Anfang an und mit größtmöglicher Sorgfalt auf militärische Ziele begrenzt. Have been aimed at military targets and have been controlled with the greatest of care. Tatsächlich lässt die US-Regierung ihre Bürger über die Maßlosigkeit des Militäreinsatzes lange im Unklaren. Auf Vietnam, das kleiner ist als die wiedervereinigte Bundesrepublik, gehen mehr Bomben nieder als im Zweiten Weltkrieg an allen Kriegsschauplätzen zusammengenommen. Ab 1963 bereits lässt die US-Militärführung die Wälder Vietnams mit Agent Orange, einem dioxinhaltigen Entlaubungsmittel, besprühen. Ein fruchtloser Versuch, den Nachschub des Vietcong zu stoppen. Noch heute leiden rund 1 Million Vietnamesen an Krebs und Missbildungen, die auf Agent Orange zurückgehen. Der Chemiekonzern Dow Chemical entwickelt die Brandwaffe Napalm, ein Benzingel, das an allem anhaftet und nicht zu löschen ist. Es verbrennt und verstümmelt unzählige Menschen. Lange nimmt ein Großteil der US-Bevölkerung die Enthüllung solcher Gräuel tatenlos hin oder findet sie sogar gerechtfertigt im Kampf gegen den Kommunismus. Die Silent Majority, in den Worten Richard Nixons, die schweigende Mehrheit. Doch eine wachsende Minderheit wendet sich immer vehementer gegen den Krieg. Die ausführliche Berichterstattung des US-Fernsehens, die damals noch weitgehend ungeschönt bleibt, rüttelt viele Menschen auf. Andere sind erzürnt über die Einberufungspraxis, die Akademiker und viele Wohlhabende verschont, darunter George W. Bush und Dick Cheney. In den vietnamesischen Dschungel werden vor allem Leute aus ärmeren Schichten und ethnischen Minderheiten geschickt. Die demografische Entwicklung heizt die Proteste zusätzlich an. Mit den Babyboomern betritt die zahlenmäßig größte junge Generation der US-Geschichte die politische Bühne. Fast jeder zweite Amerikaner ist damals unter 25, erzählt Theodore Rossack, Historiker und Autor eines Bestsellers über die Jugendrebellion der 60er Jahre. Die Babyboomer wuchsen sehr privilegiert und in enormem Wohlstand auf. Jedenfalls die weißen Amerikaner der Mittelschicht. Diese Generation hatte gelernt, ein hohes Maß an Freiheit und Toleranz zu erwarten, auch an Nachgiebigkeit und Großzügigkeit von ihren Eltern, die es sich leisten konnten, sie zu verwöhnen. Manche würden sagen, sie waren verzogene Göhren. Und als sie ihr Studium begannen, merkten sie rasch, dass die Welt, in der sie lebten, nicht bereit war, ihnen das alles zu geben. Stattdessen gab sie ihnen Krieg. Einen Krieg, in dem sie nicht kämpfen wollten, in dem sie keinen Sinn sahen. Das sah gar nicht nach Freiheit und Glück aus. Und so kam es zum Konflikt. Und der nahm die Form eines Generationskonfliktes an, weil die Zwänge der Zeit die jungen Leute viel mehr trafen als ihre Eltern. Jerry Bollick hatte als Freiwilliger bereits 5 Jahre beim US Marine Corps gedient, bevor er sich an der San Francisco State University, einem der Zentren der Vietnam-Proteste, als Student einschrieb. Although I did not go to Vietnam, friends did. And even those who came back were not the same. Obwohl ich selbst nicht nach Vietnam ging, sah ich doch Freunde gehen. Und auch wenn sie wieder zurückkamen, waren sie danach nicht mehr dieselben. Man konnte das einfach nicht länger mit ansehen. Diese allmähliche Zerstörung von Menschenleben. Egal, ob die Leute nun körperlich verwundet wurden oder nicht. Ob sie in den USA lebten oder in Vietnam. Die vollständige Sinnlosigkeit von all dem. Und ausgerechnet während dieser Zeit wurde unser erstes Kind geboren. Und wenn einen auch sonst nichts zum Protestieren brächte, das bringt einen auf jeden Fall dazu. Wenn du begreifst, dass dein Kind mit demselben Wahnsinn noch in 20 Jahren konfrontiert sein wird, wenn es dir nicht gelingt, die Zustände tiefgreifend zu verändern. Mit dieser Aussicht für unsere Kinder konnte ich nicht leben. I couldn't face that prospect. Anti-war demonstrators protest U.S. involvement in the Vietnam War in mass marches, rallies and demonstrations. In New York City ziehen am 15. April 1967 400.000 Menschen vom Central Park zum Hauptsitz der Vereinten Nationen. Die bis dahin größte Antikriegsdemonstration der US-Geschichte. Laut einer Gallup-Umfrage glauben bereits damals mehr als die Hälfte der Amerikaner, dass die USA den Vietnamkrieg nicht gewinnen werden. Intellektuelle wie Bertrand Russell oder Noam Chomsky werden nicht müde, gegen den Krieg zu argumentieren. Die Folksängerin Joan Baez weigert sich, Steuern zu bezahlen, weil sie den Militärapparat nicht mitfinanzieren will. Und der Boxweltmeister im Schwergewicht, Muhammad Ali, wird wegen Kriegsdienstverweigerung zu 5 Jahren Haft verurteilt. Am 28. April hält der Oberkommandierende der US-Truppen, William Westmoreland, eine Rede vor dem Kongress. Er wirbt um Verständnis für geplante Truppenverstärkungen in dem rasch eskalierenden Krieg. Within his capabilities, the enemy in Vietnam is waging total war. Im Rahmen seiner Möglichkeiten führt der Feind in Vietnam den totalen Krieg. Tag und Nacht, jederzeit und überall. Die Eskalation seiner Gewalt wird nur von seinen Ressourcen begrenzt und nicht von irgendwelchen moralischen Bedenken. Die einzige Strategie, die so eine Organisation zu besiegen vermag, ist nicht nachlassender militärischer, politischer und psychologischer Druck auf all ihre Strukturen und auf allen Ebenen. Westmoreland bemüht sich, Optimismus zu verbreiten, verheißt Licht am Ende des Tunnels und fordert mehr und immer mehr Truppen. Dabei stehen Anfang 1968 bereits 500.000 US-Soldaten in Vietnam. Fast 4-mal so viele wie heute im Irak. Zur selben Zeit spricht sich das Idol der Bürgerrechtsbewegung, Reverend Martin Luther King Jr., offen gegen den Vietnamkrieg aus. Und das wird zu einem der Wendepunkte in der öffentlichen Meinung. In New York City predigt der Geistliche in einer Kirche. Now let me make it clear in the beginning that I see this war as an unjust, evil and futile war. Lassen Sie mich gleich zu Anfang klarstellen, dass ich diesen Krieg als ungerecht, sündhaft und vergeblich empfinde. Und ich predige heute zu Ihnen, weil mir mein Gewissen keine andere Wahl lässt. Für Amerika ist die Zeit gekommen, die Wahrheit zu hören. About this tragic war. Hell no, we won't go, skandieren Demonstranten auf der Washington Mall. Zur Hölle, nein. In diesen Krieg werden wir nicht ziehen. Etwa 100.000 Menschen haben sich vor dem Lincoln Memorial versammelt, an diesem 21. Oktober 1967. 150 verschiedene politische Gruppen protestieren an diesem Tag gemeinsam. Die Antikriegsbewegung hat längst alle Regionen und alle Gesellschaftsschichten der USA erfasst, bis hin zur jugendlichen Subkultur, die an diesem Tag zum ersten Mal offen der Staatsmacht gegenübertritt. Peace now, fordern die Demonstranten. Frieden jetzt. Und sie sind entsetzt darüber, dass die Polizei sie mit Tränengas und Schlagstöcken angreift. Und dass ihnen vor dem Pentagon Militärpolizisten mit geladenen Gewehren gegenübertreten. People of my age grew up understanding that, you know, authority was authority and you obeyed. Leute meines Alters wuchsen auf in dem Bewusstsein, dass man sich Autoritäten zu fügen hatte. Und diese ganze Vorstellung, dass man dazu tatsächlich gar nicht gezwungen war, war eine zutiefst erschütternde Einsicht für uns. Es war eine Zeit großen Schmerzes und eine Zeit großer Befreiung. Das Leben änderte sich radikal. Egal, ob man ein Haschraucher am Rande der Gesellschaft war oder ein Durchschnittsbürger. Weil die Welt nicht mehr dieselbe war. Und wir alle mussten unseren eigenen Weg durch diese sich rasant und radikal verändernde Welt finden. What I think needs to be understood is that the lawlessness was often coming from the federal government. Wallow Martin, Geschichtsprofessor an der Universität von Berkeley. That the student protesters. Man muss begreifen, dass die Gesetzlosigkeit oft von der Bundesregierung ausging. Die protestierenden Studenten übten nur ihre Bürgerrechte aus, Versammlungsfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und die Law-and-Order-Kampagnen dienten in vielen Fällen als Entschuldigung für übertriebene Machtdemonstrationen, oft auch für nackte Gewalt und manchmal mörderische Gewalt, mit der man die Studentenproteste unterdrücken wollte. The task force was ordered to conduct a combat assault on a village which is named Milai 4. Hauptmann Ernest Medina versucht, ein Militärgericht zu überzeugen, dass der Angriff auf das Dorf Milai militärische Routine war. Heute ist dieser Angriff als schweres Kriegsverbrechen der US-Armee dokumentiert. Die von Medina kommandierte Kompanie C des 20. US-Infanterieregiments hatte Milai am Morgen des 16. März 1968 angegriffen, berichtet der Hauptmann, weil Geheimdienstberichte dort ein Vietcong-Bataillon vermutet hatten. Doch die GIs bekommen keinen einzigen Vietcong zu Gesicht. Stattdessen vergewaltigen die Soldaten Dutzende wehrloser Vietnamesinnen und erschießen, erstechen und verbrennen 503 Zivilisten, darunter 172 Kinder, 182 Frauen und 60 Greise. Die Armee will das Massaker zunächst vertuschen, offiziell ist von nur 20 zivilen Opfern die Rede. Doch als der Journalist Seymour Hersh die Gräuel aufdeckt, geht eine Welle der Empörung um die ganze Welt, gefolgt von immer neuen Demonstrationen. Never has so much power been used so ineffectively as in Vietnam. Noch bevor das My Lai-Massaker ans Licht kommt, macht der republikanische Präsidentschaftskandidat Richard Nixon den ebenso schrecklichen wie erfolglosen Krieg zum Wahlkampfthema. Für die Menschen Amerikas ist die Zeit gekommen, sich einer neuen Führung zuzuwenden, frei von den Fehlern der Vergangenheit. Ich gelobe Ihnen, dass wir einen ehrenhaften Ausgang des Vietnamkrieges haben werden. This time, vote like your whole world depended on it. Wählen Sie diesmal, als hinge Ihre ganze Welt davon ab. Nixon kann sich an den Urnen gegen den Demokraten Hubert Humphrey durchsetzen und wird im Januar 1969 37. Präsident der USA. Er beginnt mit einem allmählichen Truppenabzug und weitet gleichzeitig die Flächenbombardements, die ganze Landstriche verheeren, auch auf die Nachbarstaaten Kambodscha und Laos aus. Die US-Armee setzt in der Auseinandersetzung mit einem weitgehend unsichtbaren Feind auf ihre enorme Feuerkraft. Experten berechnen später, dass die blind um sich schlagende Militärmaschine 50.000 Schuss Munition für jeden getöteten Vietcong verfeuert hat. Doch die beispiellosen Materialschlachten, darunter die massivsten Luftschläge der Menschheitsgeschichte, bleiben ohne Erfolg. 4 Jahre nach Nixons Einzug ins Weiße Haus werden die USA sich endgültig aus dem verlorenen Krieg zurückziehen. Aus einem der grausamsten Kriege der Geschichte, dem im Laufe eines Jahrzehnts 4 Millionen vietnamesischer Zivilisten zum Opfer fallen, 1 Million vietnamesische Guerillakämpfer und Soldaten und fast 60.000 GIs. Die massiven Proteste in den USA und weltweit haben zum Abzug der US-Truppen beigetragen, meint der Historiker Theodore Rossek. Es war klar, dass die Demonstranten immer weiter und weiter demonstrieren würden. Und die Protestmärsche wurden größer und größer. Von 1968 an herrschten Gewalt und Chaos in den Straßen amerikanischer Großstädte, vor allem wegen des Vietnamkrieges. Keine Regierung der Welt hätte so etwas ignorieren können. Und natürlich hatte das Folgen. Ohne die Protestmärsche wäre der Krieg vielleicht ewig weitergegangen. Good evening, my fellow Americans. After full consultation with the National Security Council. Am 30. April 1970 kündigt der glücklose Richard Nixon eine Invasion Kambodschas an, um Vietcong-Basen im Grenzland anzugreifen. Damit gießt er Öl in das Feuer der Protestbewegung. In den Tagen danach organisieren Kriegsgegner an Universitäten quer durch die USA einen nationalen Studentenstreik. Der Gouverneur von Ohio nennt die Aktivisten auf einer Pressekonferenz »Schlimmer als Nazis und Kommunisten und Banditen aus den Tagen des Wilden Westens. Sie sind die übelsten Leute, die Amerika je beherbergt hat.« Am 4. Mai 1970 kommt es auf dem Campus der Kent State University in Ohio zum Äußersten. Soldaten der Nationalgarde feuern eine Salve von mehr als 60 Schuss auf eine Gruppe wütender, steinewerfender Kriegsgegner. Sie töten 4 Studentinnen und Studenten und verwunden 9. Auch an afroamerikanischen Hochschulen werden in dieser Zeit 5 Studenten von Polizisten erschossen und 39 verwundet. Was in den Medien freilich wesentlich weniger Beachtung findet als die Morde an den weißen Kent State Studenten. South Carolina State, Kent State and Jackson State show that there was a war at home. Die Massaker an den Universitäten von South Carolina State, Kent State und Jackson State zeigen, dass es damals Krieg auch zu Hause gab. Krieg in den Vereinigten Staaten. Die Welle von Studentenprotesten löste eine brutale Law-and-Order-Kampagne aus, die Nixon vom höchsten politischen Amt ausführte und die bis hinunter in die örtlichen Polizeibehörden reichte. So versuchte man, die studentische Opposition zu zerschlagen. Tatsächlich erreichen die Studentenproteste nach dem Kent State Massacre ihren Höhepunkt. Mehr als die Hälfte aller US-Studenten gehen gegen den Vietnamkrieg auf die Straße. An einem Drittel der 2500 Universitäten wird gestreikt. Washington D.C. ist im Belagerungszustand. Fallschirmjägereinheiten in voller Kampfmontur halten sich, für den Fall der Fälle, im Keller eines Regierungsgebäudes bereit. Nixon wird 2 Tage lang auf seinen Landsitz Camp David ausgeflogen, weil man seine Sicherheit in der Hauptstadt nicht länger garantieren kann. Die Tageszeitung Die Welt zitiert ihn mit den Worten: »Unsere Nation hat schon andere Umsturzversuche überlebt und wird auch diesen überleben.« Die Universität von Berkeley, 4 Jahrzehnte später. Es ist nicht Country Joes berühmter Fuck Cheer, den die stolzen Eltern von Elite-Studenten hier gerade üben. Es ist der Cal Cheer, mit dem sie das Football-Team anfeuern sollen. Hier in Berkeley, dem Herzen der US-Studentenrebellion, hatte der Folkmusiker Phil Ochs 1965 gesungen: »Es sind immer die Alten, die uns in die Kriege führen, und immer sind es die Jungen, die fallen.« The old to lead us to the wars, always the young to fall. Now look at all we want with the saber and the gun. Tell me, is it worth it all? In Zeiten des Irakkrieges hat sich daran nichts geändert. Doch im einst so kämpferischen Berkeley ist es heute geradezu erschreckend still. Robert Bergeneau, der Kanzler dieser Spitzenhochschule, selbst ein ehemaliger Bürgerrechtskämpfer und Vietnamkriegsgegner, fragt sich jeden Tag aufs Neue: Warum? The Iraq War has remarkably little impact on the daily lives of educated Americans. Der Irakkrieg hinterlässt bemerkenswert wenig Spuren im Leben gebildeter Amerikaner. Wir hatten ein paar Protestmärsche hier, aber die waren relativ unbedeutend. Es wird auch jedes Mal protestiert, wenn Militärs auf den Campus kommen, um Leute zu rekrutieren. Aber wir haben hier nicht die großen, organisierten Demonstrationen, von denen ich offen gesagt denke, dass sie wichtig wären. Eine der Ironien heute ist, dass viele Führungskräfte an Universitäten, auch hier in Berkeley, aus der Protestgeneration von damals stammen. Wir haben also so etwas wie eine politische Inversionslage. Oft drängt die Universitätsverwaltung die Studenten dazu, sich einem breiteren Meinungsspektrum zu verschiedenen Themen zu öffnen. Nach 1970 ebben die Vietnam-Proteste allmählich ab. Viele Studenten sind vom brutalen Durchgreifen der Sicherheitskräfte eingeschüchtert und desillusioniert. Und mit dem fortschreitenden Truppenabzug sind immer weniger junge Männer in der Gefahr, eingezogen zu werden. Auch die Zahl getöteter GIs geht zurück. Vor allem aber ist es die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht 1973, die der amerikanischen Antikriegsbewegung in all den Jahren seither ihre Kraft genommen hat. Davor konnten Kriege auch in fernen Weltregionen noch fast jedermann betreffen. Danach kämpften und starben Berufssoldaten für amerikanische Interessen oder für das, was die Mächtigen im Lande dafür hielten. I mean, one of the things Vietnam has established is that the United States will never again go to war with a conscript army. Die USA haben aus dem Vietnamkrieg gelernt, dass sie nie wieder mit einer Rekrutenarmee in den Krieg ziehen werden. Und das hat den Möglichkeiten amerikanischer Machtpolitik ganz reale Grenzen gesetzt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Regierung von George W. Bush die Absicht hatte, neben den Kriegen im Irak und in Afghanistan auch gegen Iran und Syrien und gegen fast jedes andere Land im Mittleren Osten Krieg zu führen. Aber die Regierung verfügt nicht über ausreichend Truppen. Und der Grund dafür ist, dass sie es nicht wagt, eine Rekrutenarmee aufzustellen. Dass sie es nicht wagt, die allgemeine Mobilmachung auszurufen. Denn dann hätte sie dieselben Probleme wie einst mit dem Vietnamkrieg. Der mittlerweile ergraute Country Joe McDonald sitzt bei seinen Kanarienvögeln im Garten und versucht aus der Rückschau so etwas wie eine Bilanz der Vietnam-Proteste zu ziehen. You know, a lot of things that we did failed. Vieles, was wir getan haben, ist gescheitert. Ich bezweifle, dass es sinnvoll war, sich niederknüppeln und verhaften zu lassen. Manche Leute behaupten, dass wir mit unseren Demonstrationen den Vietnamkrieg beendet haben. Ich bin da nicht so sicher. Wir konnten die vietnamesischen Kommunisten militärisch nicht besiegen. Wir haben ja alles versucht. Bombardierungen, Artilleriebeschuss, Spionage, Intrigen. Und irgendwann endet ein Krieg, weil jeder erschöpft ist. Heute versuchen Leute, den Irakkrieg zu stoppen. Sie veranstalten große Demonstrationen, werden niedergeknüppelt, verhaftet, ins Gefängnis geworfen. Sie kommen in die Schlagzeilen. Ich glaube nicht, dass dies das einzig richtige Verhalten ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen im System bleiben, dass sie ein bewusstes, gutes Leben als solide Menschen leben. Das wird die Welt verändern.